Der Bund bekam so viel Presse und die Wut auf italienische Einwanderer nahm ein solch extremes Ausmaß an, dass der italienische Botschafter zu einem offiziellen Statement gezwungen war. Die Entführung des kleinen Manino ist freilich eine ernste Angelegenheit, sagte Baron Edmondo Maior des Planques, betrifft aber nicht die italienische Regierung. Wenn Italiener Italien verlassen und in dieses Land kommen, erwarten wir von ihnen, dass sie gute Bürger sind. Die Beteiligung von Italienern an Entführungen oder anderen Verbrechen verurteile ich, und ich hoffe, sie werden angemessen bestraft. Die instabile römische Regierung unter König Viktor Emanuel III. Wies also jede Verantwortung in Sachen Black Hand weit von sich. Etliche Amerikaner verteidigten indessen auch die Neubürger. Die New York Mail verwies auf deren Tugenden und forderte die vernünftige amerikanische Doktrin der Gleichbehandlung ein. Auch das New York Evening Journal, das William Randolph Hearst gehörte, stellte sich am 14. Oktober 1904 in einem geharnischten Leitartikel dem brodelnden Hass entgegen. Zu behaupten, die Italiener seien eine kriminelle Rasse, ist vollkommen verfehlt. Zwar gibt es unter ihnen Kriminelle, aber die gibt es überall. Die überwiegende Mehrzahl ist gesetzestreu, ehrlich, fleißig und ihren Familien treu verbunden. Der Nashville American, eine der wenigen pro-italienischen Stimmen aus dem Süden, schalt Verleger, die ihren Zeitungen verallgemeinernde Urteile erlaubten. Besonders solche Zeitungen, deren Besitzer und Verleger selbst Einwanderer waren, hieß es, sollten davon absehen, dem dummen Rassenvorurteil der Massen durch falsche und ebenso dumme Vorwürfe der Rassenkriminalität das Wort zu reden. Die Spitze richtete sich wahrscheinlich gegen Hearsts größten New Yorker Konkurrenten, Joseph Pulitzer, den mächtigsten Zeitungsmacher des Landes. Pulitzer war 1864 aus Ungarn eingewandert, bezahlt von Anwerbern der Armee, die im Bürgerkrieg Soldaten für die Nordstaaten rekrutierten. Der American war außerdem der Ansicht, in Sizilien möge es zwar heillos gewalttätig zugehen, in Kentucky sei es jedoch noch viel schlimmer.